Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 13. Februar 97. Ich bin heute um die Geschichte der Vereinigten Niederlande gemahnt worden und muß dich bitten, mir das Buch mit rückgehender Post zu schicken. Der Instrumentenmacher war auch hier und wollte von mir wissen, ob die Gitarre zu 5 oder zu 6 Saiten sein soll. Eher könne er sich nicht daran machen. Lass mich also aufs Baldigste wissen, wie du sie verlangst. Goethe ist seit gestern hier, geht aber heute wieder fort, weil er in Weimar nötig ist. In einigen Wochen werde ich länger mit ihm leben können. Ich arbeite jetzt sehr langsam und sehne mich nach einer freien Existenz und nach dem Einfluss der mildern Jahreszeit. Das ununterbrochene Gefängnisleben in meinen 4 Wänden wird mir unerträglich und in die Länge könnte ich's nicht mehr aushalten. Hoffentlich kommt mein Gartenkauf zustande und dann ziehe ich gleich gegen Ende März hinaus. Lebe wohl und gib mir bald Nachricht. Wir sind übrigens wohlauf und umarmen euch herzlich. Dein SCH.